1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Erlaubt bitte, dass ich direkt zu Beginn der Show alle nur denkbaren Vorurteile, die der vergnügte Rheinländer möglicherweise bis heute gegenüber dem vermeintlich dumpfbackigen, bierernsten Westfalen haben mag, hier prompt dann auch bestätige. Am vorkarnevalistischen Sonntag möchte ich gerne beginnen mit Musik aus einer Compilation Final Song Number One, deren Inhalt darin besteht, dass eine ganze Reihe von prominenten DJs und Producern gefragt worden sind, welches Lied möchtest du denn auf deiner eigenen Beerdigung hören? Und da ist Richie Hawtin neben anderen zu wirklich guten Antworten gekommen, wenngleich ich die Fragestellung auch nicht so fürchterlich originell finde. Sein Track, den er gerne hören möchte, mit dem möchte ich beginnen, stammt von Link und heißt Amenity. Das Ganze aus dem Sampler Final Song Number One. Thank you. sind ja bei 1Live 4. Das ist der Holländer Martin Dijkers mit einem Kreuzzug, den ich hier noch nicht gespielt habe, ins Glück in Dub Techno House Gefilde, die er wie kein zweiter so klassisch über und ineinander blendet. All I Have Is Memories. Ich muss zugeben, der Track datiert vom letzten Jahr. Ich habe ihn mir aber vor wenigen Wochen erst angeeignet. Erschienen auf dem von mir sehr geschätzten Label Apple Picks, also Äpfelschweine. Martin Dijkers, kurz Martin, All I Have Is Memories. Davor auch das ein Duo, das mit dem Album Meta Narrative bereits im letzten Jahr insbesondere in England Furore machte. Aufmerksam geworden bin ich durch die englische DJ, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, wie peinlich, den reiche ich gleich nach. Claro Intellecto, die haben wir gehört. Ein wunderschönes Techno-Album, Meta-Narrative heißt es. Daraus habe ich den Titel Harsh Reality gespielt. Marianne Hobbs, sorry. 1Live4. Ich kann das Vinyl, das im Hintergrund läuft, zeitlich nicht exakt schätzen. Es ist keine Jahreszahl vermerkt. Ich schieße also einfach mal aus der Hüfte und sage, es ist 6-7 Jahre ungefähr alt. Es stammt von einem Artist, der die besagte Nummer gerade unter dem Pseudonym NOS, NOS damals veröffentlicht hat. Ich höre gerade, ob die neue Musik, die kommt. In Wahrheit befindet sich hinter NOS Jason Goodings. Der ein oder andere von euch wird Jason Goodings vielleicht noch kennen als eine Hälfte des Brüderpaars Hidden Agenda, das eine ganze Reihe formidabler Drum-and-Bass-Hits unter anderem auch für das Metalheads-Label fabriziert hat. Und diese Funky-House-Nummer stand damals relativ allein für meine Begriffe in dieser Form auf weiter Flur. Special Purpose. Ich habe sie jetzt einfach mal wieder rausgekramt. Das Ganze stammt aus der Basics-EP von NOS. Hier im Hintergrund schleicht sich heran, deshalb gerade mein prüfender Blick in Richtung des CD-Spielers, schleicht sich heran aus Argentinien, Buenos Aires, Gonzalo Solimano mit einem sehr schönen perkussiven House-Track aus seiner kommenden Loca Tarola EP. Der Titel selber heißt De Rosa. Hier ist Solimano. Schade. Das ist einer dieser Tracks, die auch mit 9 Minuten aus meiner Sicht noch etwas kurz geraten sind. Gonzalo Solimano, er heißt kurz Solimano als Artist, mit De Rosa aus seiner Loca Tarola EP. Wer von britischer Bassmusik spricht, der muss neben London natürlich traditionell auch die Stadt Bristol erwähnen, wenngleich der Bass als solcher in der, sagen wir einfach mal, Trip-Hop-Musik, dieser Begriff kam ja in den 90er Jahren mit Formationen, Gruppen wie Massive Attack, Portishead auf, vielleicht jetzt nicht die große, aber immerhin schon eine Rolle spielt. Aber dann gibt's da noch die vitale Drum-and-Bass-Szene um Ronnie Size, DJ Dye, viele, viele andere. Es gibt das Urgestein-Duo Smith and Mighty, das in dieser Form keine Platten mehr macht, beide sind aber noch aktiv. Und es gibt seit geraumer Zeit neue Ausrufezeichen, Imperative in Sachen Bass, die von Bristol ausgesetzt werden, etwa vom Tectonic-Label, hinter dem Pinch steckt ein Dubstep-Label, oder auch von dem gleichfalls in An- und Abführung dem Dubstep-Genre zugehörenden Label Punchdrunk, das sich bisher wirklich mit jeder einzelnen der insgesamt 11 Veröffentlichungen hier mit großer Begeisterung gespielt habe. Wenn ich An- und Abführung gerade sagte, dann deshalb, weil Punchdrunk sich doch bemüht, eine Überwindung, eine Weiterentwicklung von Dubstep in alle nur denkbaren, fantasievollen Richtungen zu betreiben. Jetzt ist mir hier ein neues Vinyl von Punchdrunk untergekommen. Ja, was soll ich denn davon halten? Eine merkwürdige Fanfare, die sich so ganz, ganz langsam aufbaut, die extrem langsam, so scheint es zumindest am Anfang, daherkommt. Eine merkwürdige Skulptur, die dann nach meinem Geschmack so ein bisschen sogar in eine Form von Fantasy-R&B-Musik driftet. Der Typ, der dafür verantwortlich ist, mir bisher noch nicht untergekommen, aber was soll das auch schon bedeuten, nennt sich kurz und ergreifend Guido. Wir hören Guido jetzt mit einer ganz neuen Nummer hier, Way You Make Me Feel, die auch schlagartig und wirklich brutalst möglich aufhört. Ich will also nicht ausschließen, dass am Ende des Tracks hier eine, sagen wir mal, anderthalbfache Zehntelsekunde Sendelücke eventuell entstehen könnte, dann nämlich, wenn es mir nicht gelingen sollte, den Schotten Hudson Mohawk, den wir danach hören werden, rechtzeitig anzubinden. Hier ist zunächst Guido. bei 1 Live 4. Der Südafrikaner DJ Mojava hatte im letzten Jahr mit diesem Titel, mit dem Original dieses Titels Township Funk, einen riesengroßen Clubhit. Jetzt geht besagter Track in die Remixmühle und landet dabei unter anderem bei dem ehemaligen Hardcore Girl. Sie hat tatsächlich mal in einer Hardcore Band Schlagzeug gespielt. Wie die hieß, ist mir leider nicht bekannt. Die Rede ist von Iconica, die wir hier als Remixerin hören. Davor der 22-jährige Schotte Hudson Mohawk mit 5 wunderbar verspielten kleinen Tracks. Polyfolk Dance heißt seine EP auf dem Warp-Label, aus der ich eben den Titel Monde gespielt habe. Also diese Vorlage von Iconica, die musste ich einfach annehmen, denn der gerade gehörte Remix ist sowas von ihrer Handschrift, wenn man hier ihren eigenen Track Millie einfach mal zum Maßstab nimmt. Mit dem geht's weiter. 1Live. Infos. Mit Benjamin Paris um 23 Uhr. EU will Finanzmärkte kontrollieren. Anschlag tötet Touristen in Kairo und das Wetter unverändert ungemütlich. Die Spitzen der wichtigsten EU-Länder haben sich auf schärfere Kontrollen der Finanzmärkte verständigt. Bei ihrem Treffen in Berlin waren sich die Länder heute einig, dass dazu eine lückenlose Aufsicht nötig ist. Außerdem hieß es in der Abschlusserklärung, dass gegen Steueroasen schnell vorgegangen werden soll. Bundeskanzlerin Merkel hatte zu dem Gipfeltreffen eingeladen. Es soll den Weltfinanzgipfel vorbereiten, der Anfang April in London stattfindet. Der angeschlagene Autobauer Opel hat ein Geldproblem. Das hat NRW-Ministerpräsident Rüttgers in der ARD bestätigt. Rüttgers sagte, dass er von Problemen mit der Liquidität bei Opel weiß. Dass der Autobauer aber vor der Zahlungsunfähigkeit im Sommer steht, konnte Rüttgers nicht bestätigen. Opel will in den nächsten Tagen ein Sanierungskonzept ausarbeiten, das Bund und Ländern vorgelegt werden soll. Damit hofft Opel auf Hilfe vom Staat. In der Altstadt von Kairo hat es einen Bombenanschlag gegeben. Dabei ist eine französische Touristin getötet worden. Außerdem sind etwa 12 Menschen verletzt, darunter auch ein Deutscher. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Die Bombe explodierte auf einem bei Touristen beliebten Basar in der ägyptischen Hauptstadt. Der arabische Fernsehsender Al Jazeera spricht von insgesamt 4 Toten bei dem Anschlag. In der Fußball-Bundesliga ist Hamburg neuer Spitzenreiter. Der HSV siegte bei Bayer Leverkusen mit 2:1. Hamburg war in Führung gegangen, den Ausgleich schoss dann Nationalstürmer Patrick Helmes. Der war mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem nicht zufrieden. Wir wollen möglichst weit oben mitspielen mit der Qualität, die wir haben. Nur dann sollten wir so Spiele auch mal gewinnen und so unentschieden bestreiten. Der Siegtreffer für Hamburg fiel in der 66. Minute. Beide Tore schoss Marcel Janssen. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht hängen viele Wolken am Himmel. Es regnet immer wieder mal. Zwischendurch ist es dann aber auch trocken. Dazu gehen die Werte runter auf 4 bis 1 Grad. Morgen dann genauso wie in den letzten Tagen, also wieder Wolken und Schauer im Wechsel. Dazu aber recht mild. Siegen 5, Kamen 6 und Düsseldorf 8 Grad. Stauschau. Eine Meldung von der A57 Krefeld Richtung Köln. Da ist nach einem Unfall in Höhe Köln-Worringen die Ausfahrt blockiert. Live. 4. Okay, bevor ich weitermache, möchte ich ganz kurz sagen, was wir da zuletzt noch mal gehört haben. Ebenfalls ein Track, der in seiner perkussiven Verspieltheit vielleicht so ein bisschen auch an Ricardo Villalobos erinnern konnte. Dani Casarano und Felipe Valenzuela waren das mit dem Titelstück ihrer Tia Anita EP. Ansonsten möchte ich hier weitermachen, unter anderem in der nächsten Stunde mit einem Album, das auf die ein oder andere Art und Weise auch bei anderen Tracks vielleicht immer mal durchschimmern wird. Es stammt von der sogenannten britischen Superband, zumindest wird sie von einigen so bezeichnet, Mongrel. Und als solcher, als Superband eben, konnte sie im Vorfeld natürlich im Grunde erstmal jede Menge Angriffsfläche bieten. Die Gruppe besteht aus Mitgliedern der Arctic Monkeys, der Baby Shambles. Dazu kommt John McClure, seines Zeichens Kopf der Reverend and the Makers, die in England zwar relativ populär sind, aber böse Prügel, unter anderem auch vom NMI, bisher für ihr Album Das einzige mir Bekannte haben einstecken müssen. Bei aller Angriffsfläche finde ich das Album aber ausgesprochen gelungen und es ist alles andere als ein Schnellschuss. Verstärkt werden die Genannten noch von einem hochgradig guten Rapper, nämlich Lowkey, der in das Ganze auch sehr sozial wache, politisch aufrüttelnde Texte gibt. Und das Ganze kommt so als Space, Dub, Pop, Rock, Disco-Ding daher. Ausgesprochen locker, relaxed und chillig gemacht das Ganze. Und wenn ich Lowkey, den Rapper, erwähne, dann gehe ich einfach mal ein paar Jahre zurück, denn dieser Lowkey gehört zu einem Kollektiv, einem Londoner Kollektiv, Poisonous Poets, also die Dichter, die gewissermaßen ihr lyrisches Gift verspritzen, das Anfang 2002 sich gegründet hat und zu dessen Köpfen und im Falle von Lowkey auch ein Lehrmeister, ein Typ zählt, den ich exakt um den zeitlichen Dreh damals rum, wie ich mich sehr gut entsinne, hier sehr gerne gespielt habe. Sein Name ist Doc Brown und mit ihm wird es losgehen. Dann gehen wir rüber ins Mongrel-Album, wo wir natürlich dann auch auf den Rapper Lowkey treffen und dann kommt noch so die ein oder andere Assoziation meinerseits dazu. Yeah, yeah, you know it's me. With the microphone poetry. Check it. get on the mic with some strangeness and a game less. A loop of the drum pound sound, rearrange this. To my frame of mind, take my time and complain less. Predators and competitors who just remain stressed, stay nameless. Take a break, let your brain rest. Lacking passion, slacking your action, you fail the main test. That's painless, only rapping to be famous. I'm annoyed as a b-boy, to me it's aimless. Duck down, cause I'm spitting chrome from my chromosome. Doc Brown and I write alone for this microphone. Follow this from pipe dream to a reality. Soloist like Rakim to make my salary. I've been painting pictures by the score with vocabulary. Let me take you on a guided tour through my gallery. My scenic mind state, where the rhymes flow on canvas. So fine, it's slipping through your fingers like sand does. On every word that I spit, yo, there's an emphasis. My mama kinda knew when I was born that I was meant for this. So they sent for this hip-hop arch nemesis. See many cats make hits and many miss. I'm on another plane, you know me by some other name. I got a skill for real to help me to uncover fame. I smother lame competition without ammunition. Leave them wishing they could quit rapping and maybe take up fishing. I'm on a mission making mad heads wake up and listen. I wanna reach them but radio and television. And all who front up on the art form apart from those who recognize upon my sleeve is where my heart's worn. Spread the culture through the word of mouth and say peace to city dwellers north, east, west and south. Fuck an intro, you know who I am. One man with one plan to rock the land. Doc Brown, a household name brand. One man with one plan to rock the land. Ignite the mic when it's in my right hand. One man with one plan to rock the land. I break it down so you can understand. I'm one man. Of my mind, in a vision with the rhyme precision. This time I've written rebel rhythms to bring cataclysm. Natural mystic flows apocalyptic, ending rappers' worlds with undecodable cryptic. Not many days are left to save your breath. I play the best cause my behavior's fresh. Check, dismay the rest when tracks are blessed. I step up on the podium and cause pandemonium. Ripping shows again, I stand among the chosen men. Acting naturally and just randomly spitting flows at men. I get high and start swaying the mic. Kick facts for the cats, not playing it right. A day in the life of the man they call Doc Brown. I rock crowds and got the skills locked down. Stop now, no, the flow got me hype. I put restraining orders on rappers for what I write. Do what you like, call me strange, I don't trust you. See, subsequently, my style remains in custody. Always represent, regardless of who heard of me. Taking brothers deeper than sessions of root surgery. You wanna know about the rep, it gets bigger. I ain't your average rapper rhyming nigga with nigga. See, I disfigure my foes and leave them twisted and bitter. Thought they was big, I suppose, but can't touch the heavy hitter. My mom said, never be a quitter. And never be outdone by someone who comes shitter. I keep that with me, professional MC or street sweeper. No one could do the job sweeter. Peep the prayer they call the gatekeeper. Brown, one of the harder men. I'm kinda like the guardian of this rap shit. Skill, my only tactic, tongue is acrobatic, kick a lyrical backflip. For all you static MCs, I'm right here. Check the flow, now you know I'm the bro you might fear. Fuck an intro, you know who I am. I'm one man with one plan to rock the land. Doc Brown, a household name brand. I'm one man with one plan to rock the land. Ignite the mic when it's in my right hand. I'm one man with one plan to rock the land. Hey yo, I break it down so you can understand. I'm one man with one plan to rock the land. Yeah, yeah. There's only one plan this year, you know what I mean? Spitting substance in the songs that he's singing for addressing real issues. We never shy away. Imagine how many kids across the planet have died today. We send powers that be balmy with the bars we spit. More hearts in this, there's no army you can harm me with. Even if I'm hated like Mugabe and Zimbabwe, as I'm trying to change the world like Marley Garvey and Gandhi. Did turn on the radio, bullshit every song. Turn on the TV, bullshit every song. Dumb videos, I can't think when the telly's on. I can't help but wonder where have all the legends gone. Rappers rap about the guns and cars. scars that they get. Many innocent children are starving to death. These clever fucks are getting love for glorifying selling drugs. But if souls are being sold, it's better them than us. Juggling birds, but what does it matter? Cause my next is my last. I've not got enough fight to try and not laugh. Industry bitches who are playing the game care less for the world than they do for fame. But you know it's funny cause it gives them a fix. I'm a person it hurts when you rip me to bits. I always thought that I could let you see, but you did it to Andy, you'll do it to me. At least we said something cross music divide. At least I can say that I cared and I tried. Would you think different if it was your life? We bumped your girls 2005, nation of millions as angry as me. That you're not gonna hear is the problem you see. Better them than us, a long way from here, but have no fear. Let's hold them hard. Better them than us, it's fine. Better them than us, a long way from here, but have no fear. Let's hold them hard. Better them than us, you'll watch silence change. I will your say mind. It's better than us. We'll probably say it's better than because. Feel are representing us. Look how they pretend to us. Smile like a friend to us. Make wars. Who do you think they want to fight? Them or us? They ain't defending us, but they're spending all our money on defenses that can only bring an end to us. I recommend to us to recognize where we stand in these times and find out who's defending love. Divide and segregate. We need to rise above. If you're not providing, people are dying, so you're denying us. So keep defying us. Our human rights in life to the day you turn around and rely on us. That's where we'll see where the blame's at. That's what we'll see between them or us, where it's aimed at. I think it's time to bring the change back, cause it's the end of the world if we don't bring the world back. Better them than us, a long way from here, but have no fear. Let's hold them cause. Better them than us, it's fine. Better them than us, a long way from here, but have no fear. Let's hold them cause. Das war hier mal ein erster Track aus dem eben schon angesprochenen Mongrel-Album, das heißt Better Than Heavy und hat wirklich eine ganze Reihe von Tracks, zu denen man tanzen kann, trinken, talken, auf engstem Raum und wie ich denke auch im Grunde alles gleichzeitig. Das sind so Situationen, die ich persönlich eigentlich sehr schätze. Und als ich so ein bisschen über dieses Album philosophiert habe, so ein bisschen assoziiert habe, es mir anhörte, da fiel mir natürlich, wenn ich hier tanzen, trinken, talken sage, ein Mann ein namens Sean Ryder und seine Happy Mondays. Und ich war plötzlich von der Idee nicht wegzukriegen, dass Mongrel hier ein Album geschaffen haben, das für mich so der verlängerte Arm der frühen Happy Mondays aus der Rave-Zeit gewissermaßen ins Jahr 2009 darstellen könnte. Da dieses Album und das völlig zu Recht von einigen anderen Kolleginnen und Kollegen, aber auch zum Beispiel mit den Gorillas gerne verglichen wird, habe ich gedacht, wir machen einfach mal weiter mit einer Nummer, die beides vereint, nämlich die Gorillas und die Happy Mondays. Man kann es sich im Grunde denken, was kommt. Der nämlich von den Gorillas mit Sean Ryder am Gesang. It's there. there. Zoom, like Zorro, I zap these dunking zebras. My zone's a zoo. Yuppies are yapping. I'm yawning, yearning for yesterday. Years when youngers played with yo-yos, not yet with yays. I use xenophobic X-Men with the X-ray. X-out Xmas with the X-rated sex tapes. Waffling wackos just waiting to work for wages. My words are weapons, willing to wage war on you wimpy wasters. I say rich walks wherever rich wants and retrospective. Rich is wretched. Why I stay retro? Why wouldn't we wanna win? Where wannabes wanna be we? Which wouldn't work? I'm well aware you wanna be, so wanna weasel words away from weight. Run away to fame while we all work and waste away. You waste men are weaklings. Fight war when we work with one another. We win, win. Verbally violent and victims validate my visions. Vaporize and vanish various vigilant villains. Vividly victorious over a variety of vixens. Venomous viper vanquishes vampires with vengeance. I was the underestimated underdog, underachiever. Now everything I utter is utterly unbeliever. Bull, I'm on the up and up. Unimaginable uppercuts. I'm relenting, I undercut my own uncle for the uncle butt. And this thing's Tony. Trigger tongue, toxic techniques. Trash talking, telling tenement testimonies. 2-2s transmitting through your television. The tyrant taking titles for torture and terrorism. Systematically stuck from the way that suppression sets in. Survival on the streets, stand firm or get stepping. Second class citizenships will keep stressing. Surpassing grudges, the direction the sun's setting. Quick to think we can't synchronize our shit, which makes it so simple to sink our ship. So I got you thinking, what is the significance? They've had a stronghold over your soul ever since. Righteous revolution, ragamuffin, repping reality, really rebelling, recruiting ready regiments rapidly. Remorseless renegade rhythms and records ripping radio. These rapping rattlers really rally rating my ratio. Quantity with quality, qualified quantum physics. I question quarterly cracks and I quickly quadruple quizzes. A quarter get queasy and query with queer quotes. All these quirky quibblers get crippled like Quasimodo. Pretty purple, you know the prince and the pauper. Pinch from the Pharisee and pass the prize to the poorer. Part-time poet, part-time peeler. I never appease my palate with a piece of pepperoni pizza. Pecking on the fruit is not permissible either. But I'm power pimping like a gospel preacher. I piss off if your Penelope pit stop and pass the party to my pals in a Bassani gym pot. Obviously, I oversee all relations A to Z. Optimum option oratory, a one-off operative ABC. Blue flow, never sticking to the norm, it's no late. Naturally gifted, half Nubian. Navigate the nation in the right way. Tattooed by the navel, disable flows cause I'm able. Named a queen at liberty. Me, mill, major, monopolizing music. Move movements, many men in movements. Money maker, money, money maker. Mac Millie, maximize, make meals. Mac is a mercenary, microphones are murdering many. My mission to make a million, my mind state is militant. Magnificent mannerism, man, I'm missing the minerals. Keep the Mickey talk to a minimal, make you miserable. Your mind and me are major, make a man to me the maker. Make your mythical meaning made up missiles, fool the masons. Merciless master, fool, marking fools when I'm marching through. Market is my manner, but I might be in your margins. I'm London, that low key, listen, ladies love me. I'm lovely, loud, lean and legal. My language, it ain't a lecture, it lives land local, leads you. Layman's fam, I'm lethal. Kaiser will kill a kid tipping kerosene mixed with ketamine. Kid a white and kid in repping Kensington up to Kettering. Kicking knowledge to Klinsman, my clan killed Kenny. Sticking it in the kittens of Kemi, Kerry and Kelly. Cheering drops are jabbing me. Chucking just like Jan Dewey. Journalistic jealousies. Got John Jack in it in January. I'm a rhyme asylum inmate. Infamous individuals in the industry. You think you will as me, you insane. Hiller instinct inside, I'll ignite it. Incisions with a knife spit. You can see your iris. Oh, happily hack, hack. crackers that happen to have a hack on me. Like pattern, I'm habitually hazardous. How it has to be hospitalized. Haters, Holland, Holloway, or Hackney. Hate hagglers, have to hang on with a handkerchief. Yo. Good God, guess you got to go ahead and grab it. Guzzle Guinness and generate grammar that's graphic. Grams of ganja, give me guts to go graffiti. Guard the gates of goose and gangsters giving God because I'm geeky. It's frantic, flipping, fantastic, Frank up in your face. What foolish fools are fannying around and falling amiss. You'll have to feel my fist of fury as a forklift. A face, a facelift, a face of Frank on rhythm and bass. Everything is evident. My essence is every element. Effortlessly edit, yet enterprise with eloquence. Elevate with the energy of Eminem. Every entity that's ever been an enemy, I'm dangerous. Deadly with the doodling device, designed to define this dude's life. I'm destined to do dazzling deeds. Dig the dialect dramatic, definitely down to deliver dreams. Dilly dally, deadly done with that. Directly done the dance, discipline a dippy dippy DJ. Diplomatically done the dead, designed the damage. Deliver triple directly done like the Dutch Dallas. That's how we drop down. Come crew, see champions. Come chill, see courageous challenges. Collapse crazy. Contract seize, contact screaming. Cash comes in casually, course. Course up, cruising. Chain center, cooling. Cool it, AC, coolish. The cousin of currency, cool mate. Cool aid, cool cake. Battling battlers with a bag of batteries. Fannies by his blackers because they're baddie backers. Be bashful bully bashers, get baddie bashers to brack and breed. Baffle backpackers with bars bad as a bag of feet. I'm an anarchist and an angry academic activist. Axing assassinate the alphabet in the ambulance. Aki, I'm Aki, and I'm actually anti-arrogant artist that asking American accents by accident. You see the popo paint us with the same brush. Those who are and those who ain't fuss. They think that we all sell or take drugs. We're entertainers of a script, ain't us. Took us to the station to take marks. I know my rights, sir, we ain't marks. Pressing newspapers dictate us. Same pressing newspapers dictate us. The streets murdered my uncle, they murdered my friend. If I murdered them, I never murder again. But that would make me the murderer then. Then I get locked up and never heard of again. Like words with a pen and I vote for my music. If I ever carry my gun, I'll use it. So I never carry my gun, cause true. If I see enemies, I'll spaz and lose it. I was with the Jesus, free little gang that wore the police. The difference between them G's and we, we fight for peace while we fight for a peace. Some kids in Ghana don't get a fair deal. They're robbing still to eat cause they're ill. Chicken in Britain, I've got the street kids chubby out of shape cause they don't eat square meals. Well, you know about gangster life. I know when I grab that mic, I'm still with people that have that life. I'm still with people that bang for stripes. I'm still with people that serve them fees. Move keys like a pianist from early teens. They deliver like Santa with stones and a wish list. Nobody wants a cold turkey at Christmas. 1 Live 4. Wir hören hier im Hintergrund The Chemists aus England, die Drum and Bass weniger spielen, als ihn vielmehr, ohne sie beleidigen zu wollen, prügeln. Ihre aktuelle 12-Inch, aus der ich hier gerade Musik gespielt habe, heißt Demna Like Me, also im reinsten Patois, gerappt von Wiley, den wir hier natürlich dann auch gehört haben. Das Ganze allerdings nicht im Original von den Chemists, sondern im böse grunzenden Grime-Remix von King Cannibal. Davor die Two Fingers, What You Know, zusammen mit dem Tottenham-London-Rapper Sway. Und davor hatte ich noch einmal ein weiteres Stück gespielt aus dem Mongrel-Album Better Than Heavy. Wer versucht auch nur portionsweise einige Lyrics aufzuschnappen dessen, was wir hier in den letzten Minuten gehört haben, der wird vielleicht überrascht sein, denn da geht es schon längst und lange nicht mehr um irgendwelche Gangster-Verherrlichungen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die lyrischen Inhalte im britischen Rap haben sich doch auf breitester Front wirklich gewandelt, weg von dieser gewaltverherrlichenden Geschichte zu bitterbösen Kommentaren, die teilweise das persönlich allzu persönliche betreffen, sprich zum Beispiel auch die das Konfliktpotenzial zwischen insbesondere farbigen Jugendlichen in England und der Polizei, die aber durchaus auch das Weltgeschehen in ins Auge nehmen. Sehr zynisch, sehr bitterböse. Nach dem Motto, eine Zeile ist mir da in Erinnerung geblieben. Wer hat denn die Waffen damals an Saddam Hussein verkauft? Es geht weiter mit Buraka Soms Sistema und ihrem Sound of Kuduro im Lil Jon Remix. Wobei das nicht der Amerikaner Lil Jon ist, sondern ein Mitglied von Buraka Soms Sistema hört exakt auch auf diesen Namen.

Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe im Moment Lust, hier die Tracks so ein bisschen hintereinander zu spielen, will es gleich aber nicht zu lang werden lassen mit der Latte an Ankündigung und Moderation. The Whitest Boy Alive hören wir hier aus dem Rules-Album, soeben erschienen. Und davor haben wir Kubo gehört, zu dem ich auf jeden Fall gleich noch einen Satz sagen werde, mit einer wunderschönen afro-brasilianischen Nummer, die auf Man Recordings erschienen ist, Kagua. Da hat das krautige Zwitschern ein Ende und ich melde mich jetzt endlich mal und sage, was wir im Einzelnen gehört haben. Das Cover der gerade gehörten Platte ist, um es vornehm auszudrücken, etwas unspektakulär. Umso größer meine persönliche Überraschung, als ich das Album der amerikanischen Band Tussle gehört habe, das hoch energetisch, fantasievoll und richtig klasse und gut zwischen, ja sagen wir es ruhig, post-rockig, elektronischen und natürlich auch krautigen Ansatzstellen herumlaviert und das wirklich überzeugend tut. Cream Cuts ist das Album dieser vierköpfigen Band Tussle, bei dem auch Alex Taylor von Hot Chip bei einem Stück musikalisch unterstützend tätig gewesen ist. Davor habe ich The Whitest Boy Alive gespielt, die Band um Erlend Oja aus Berlin. Rules heißt das neue Album, dem man so vieles bescheinigen kann. Heute möchte ich einfach mal den Ansatz wählen, dass dieses Album so wunderschön unmacho ist. Du kannst es wirklich hinter den zartesten folkloristischen Song anhängen, diesen akustischen Disco-Beat. Es zerstört nichts, es hat keine große Klappe, kommt nicht so blöde daher. Ja, so, jetzt hätte man fast meinen können, ich hätte jemanden im Auge gehabt. Das war aber nicht so. Wir haben davor Kubo gehört, das habe ich gesagt, Kubo ist der Stereotyp und als Kubo hat er diese bildhübsche Percussion weibliche Stimmennummer produziert, die nachzuhören ist auf Lem Lem, dem Titelstück seiner aktuellen EP auf Man Recordings erschienen. Da sind insgesamt 5 Tracks drauf, auf denen er mit 2 Sängerinnen arbeitet, die aus Eritrea kommen, beziehungsweise Teshila, die wir eben gehört haben, aus Uganda. Ganz, ganz große Klasse. Und ich glaube, das war auch im Wesentlichen das, was ich hier gespielt habe in den letzten Minuten. Ich schaue mal auf die Uhr und schlage vor, wo es gerade so etwas krautig ausklang. Wir machen bis zu den Infos um Mitternacht weiter mit dem neuen Album des Duos Urlaub in Polen. Das 4. seiner Art, Liquid heißt es, das einmal mehr mit sehr kraftvollen Tracks daherkommt, die schön achtelmäßig pulsieren, aber wie aus der Hüfte geschleudert dann auch immer für echte melodische und akkordtechnisch gesehen überraschende Kehrtwendungen im positiven Sinne gut sind. Liquid, das Album, daraus direkt mal hier der Opener, Sweet Candy Piper. Das Ganze erscheint in dieser Woche, das neue Album von Urlaub in Polen. Liquid, bis gleich. 1 Live. 4. So, und damit sind wir, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, halbwegs sicher im Rosenmontag gelandet. Und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere nimmt es mit diesem Tag sehr, sehr genau und ist seit genau 3 Minuten und 16 Sekunden jetzt schon richtig bierselig unterwegs. Ich will es solchen und anderen nicht zu schwer machen und fange hier zunächst an mit Falco Brock Sieper, Fresh 7-7. Um dann weiterzumachen mit einer Person, deshalb eben nicht zu schwer machen, die schlicht und ergreifend F heißt. Dieser Mann hat es mir angetan. Es muss wohl ein Franzose sein, F. Opetit, möglicherweise Francis, Françoise, ich habe keine Ahnung, wie der komplette Vorname weitergeht. Bleiben wir einfach bei F, den ich nach Falco Brock Sieper hier mit 2 Tracks gerne ablichten möchte. Fresh 7-7, hier ist zunächst Brock Sieper. Over the next few hours. You must ensure there is sufficient surplus energy. Surplus energy. Surplus energy. Surplus energy. Surplus energy. Surplus energy. We'll be right back. I pray this message reaches you in time, and that you are in a position to complete this final task. We'll be right back. 1 Live 4, zwei Tracks von einem Mann, der sehr deutlich Basic Channel beeinflussten Techie Dubstep spielt. Sehr uplifting, sehr druckvoll und temporeich und für meine Begriffe absolut tanzbar. Schlicht und ergreifend F, dahinter verbirgt sich F.OPT. Den kompletten Vornamen habe ich noch nicht recherchieren können. Ganz offensichtlich aber ein Franzose und für mich ab spätestens heute der Franzose in Sachen Advanced Dubstep. Wir haben zwei Tracks von ihm gehört. Zunächst The Untitled Dub. Der Titel ist soeben erschienen auf dem 7-Even Label und auf eben jenem Label auch schon vor einiger Zeit der Titel Icon, den ich glaube vor ein oder zwei Wochen hier sogar auch schon einmal gespielt habe. Davor Falco Broxieper und jetzt möchte ich weitermachen mit Musik von Stereotyp, den wir eben noch als Kubo gehört hatten. Stereotyp hier unter seinem anderen Liars zusammen mit Alhaka und Blazin' Cook. Nee, hier muss es laufen. Entschuldig bitte. Watch this. Check it out. Check it out. Yo. Watch this. Dancehall blaze and cook, look the girl with the shape and look. Raise your foot, put your hand in the sky and then know if you bump and grind. Brand new style, girl dip on the front line. Make them know I said the whole of them mine. Tell them, uno pump up the sound one time, cause this a one that one of a kind. Boy can understand it, this a one is but just like a bandit. Shit, brand new style and uptake, watch this. I don't know if you jump on this. Huffy puff the granite and the girl them style is tight like bandage. Get out of order with a whole lip of style that cross your border. With them a flow like water. Any sound test, Kwandong 6 feet under. Shake up on the mic center. Who know what is up the fire when we enter? Yo. Yeah, yeah. The whole of them shook. Dance hard, blaze and cook. Look the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky and then know if you bump and grind. Brand new style. Girl, they on the front line. Make them know I said the whole of them mine. We tell them, who no pump up the sound one time. Cause this a one that one of a kind. Raise your foot. Brand new style. Who no pump up the sound one time. Cause this a one that one of a kind. All my life, searching for the right girl. Let me not go move from the girl them side. All my life. We have enough time to spend, yo. We love the woman, them nice. How them so nice. Can't criticize. In a contest, you would have win first prize. Hard fruits like a smile, I shine bright. In a darkness or in a daylight. Them the type of guy me would have crossed the ocean. Through the smell, good them skin soft like lotion. Love the way they flex when they move in motion. And they well known, they not need promotion. The whole of them bad, the whole of them fat. In a tight skirt, in a latest frock. Grammy, gala, she run the top. From you, I turn heads when you step on this spot. The whole of them shook. Dance hard, blaze and cook. Love the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky and I don't know if you bump and grind. Brand new style. Guide them on the front line. Make them know and say the whole of them mind. We tell them, who no pump up the sound one time. Cause this a one that one of a kind. Dance hard, blaze and cook. Love the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky and I don't know if you bump and grind. Brand new style. Guide them on the front line. Make them know and say the whole of them mind. We tell them, who no pump up the sound one time. Cause this a one that one of a kind. hands high, blaze and put shape and look. Raise your foot. Bump and grind. Bring to strike. Be cooler than mine. Someone that one of a kind. Dance high, blaze and put the girl with the shape and look. Raise your foot. Put your hand in the sky and I know me bump and grind. Bring to strike. Girl, they from the front line with the most of the older than mine. We tell them. When I want love, I can't. Wir sind hier bei 1Live4. Dieser Titel erschien vor einiger Zeit schon einmal, damals noch ohne Princess Superstar. Er stammt von Sharon J und den Lulu Players. Princess Superstar hat jetzt noch einige wenige Worte zum Thema Bass verloren und ich finde, das reicht auch schon, um den Titel zusätzlich doch nochmal wirklich gut aufzuwerten. Monday Morning in der, wie gesagt, neuen Version mit Princess Superstar. Ich treffe in letzter Zeit viele Leute, die mir immer mal erzählen, sie waren hier auf einer Party, da auf einer Party. Und die Häufigkeit, mit der sie das Duo Koma erwähnen, die ist schon beeindruckend, denn auf besagten Partys waren dann hier oder da wahlweise Koma immer wieder zugegen, live auf der Bühne und haben, wie mir jetzt unterschiedlichste Leute von unterschiedlichsten Plätzen berichtet haben, die Läden gerockt. Im März erscheint eine neue EP von Koma aus Köln, aus der möchte ich hier schon mal Embargo spielen. Es gibt ja Gründe, jetzt schon mal so langsam in den März hineinzuschielen. Hier sind Koma. Tolle Nummer ist das. Embargo von Koma. Der nächste Mann erlaubt, dass ich zurückgehe, ganz kurz verbal hier in die 90er Jahre. Da gab es in New York eine Band, die einen sehr eigenen Spoken Word Groovy Train gewissermaßen für sich betrieb, die aus dem Umfeld der sogenannten Knitting Factory kam, also durchaus auch jazzige Züge hatte. Aber im Prinzip war das, was die Gruppe Soul Coughing zelebrierte, schon moderne Popmusik der 90er Jahre aus New York eben. Ihr Kopf war M. Doughty, ein Typ, der sehr beißend und sehr packend es verstand, die Lyrics gewissermaßen in die Tracks rein zu spucken. Ob er wirklich Mike hieß, damals war mir das nicht klar, denn wo immer ich auch wühlte, guckte und suchte, es blieb immer bei M. Doughty. Mehr als 10 Jahre später stellt sich raus, tatsächlich, Mike ist sein Vorname, denn unter Mike Doughty veröffentlicht gewissermaßen der alte Soul Coughing Sänger, Sprecher Mike Doughty jetzt sein Debüt-Solo-Album, das heißt Introduction. Und ganz so weit oder so auf der Höhe der Zeit, soundtechnisch, wie er das mit Soul Coughing vor mehr als 10 Jahren gewesen ist, ist er mit diesem Album sicherlich nicht. Aber es bleibt seine wirklich markante Stimme, die für meine Begriffe vieles, vieles andere wegradiert und diesem Album, zumindest für mich kann ich das sagen, zu einem wirklich richtig guten Eindruck verhilft. Mike Doughty hier mit einem Track aus Introduction, das Album erschien jetzt vergangene Woche. That Cuban girl that brought me low, she had that skin so fine, red lips rose like now. Her mouth was white and sweet as well. But now in endless hours I'm dreaming of her smell. I feel as if I am looking at the world from the bottom of a well. If I am looking at the world from the bottom of a well. Lonely, and the only way to beat it is to bat it down. And the only way to beat it is to bat it down. And the only way to beat it is to bat it down. Beat it lonely, and the only way to beat it is to bat it down. And the only way to beat it is to bat it down. And the only way to beat it is to bat it down. And the only way to beat it is to for all the days that I have run, I sought to lose that cloud that's blacking out the sun. My train will come some one day soon, and when it comes I'll ride bound from night to noon. I feel as if I am looking at the world from the bottom of a well. I feel as if I am looking at the world. Well, aimless days, uncool ways of deconfecting. Painless face, blacked out thoughts to be rejecting. Lonely,

134. Man muss dem Kanadier und gleichzeitig Wahlberliner Jeremy Shaw, den wir hier als Circle Square mit Musik aus seinem neuen aktuellen Album Songs About Dancing and Drugs hören, man muss ihm Zeit geben auf diesem Album, bisweilen bis zu 13 Minuten. Das lohnt sich in aller Regel, denn seine Tracks fangen, insbesondere was seinen Gesang und dessen Melodie betrifft, oft sehr hüftsteif und stark sich an. Aber der Mann versteht es, die Tracks dann in einen wirklich coolen Groove hineinzuschaukeln, so wie er das hier mit dem Schlusstrack tut, der am Ende ein nicht enden wollender, leicht glamouröser Boogie wird. Circle Square, Songs About Dancing and Drugs. Vor etwa 2 Jahren sind mir seltsame Dinge zugetragen worden. Oh, ich habe das Fenster geöffnet und jetzt fliegen meine Konzeptblätter hier natürlich durch die Gegend. Ich lege mal diesen blauen Kugelschreiber drauf und nehme mir hier direkt noch einen anderen. Es geschahen merkwürdige Dinge. Eine amerikanische Doom-Folk-Band veröffentlichte hier in Deutschland, wie anderswo auch, ihr Album. Promotion, Werbe und funktechnisch passierte nicht viel. Ich persönlich kann mich entsinnen, sie hier des Öfteren gespielt zu haben. Aber es entstand so etwas wie ein nicht enden wollender Flüsterhype, Flüstertipp um die Band. Und wie mir verschiedentlich berichtet wurde, gingen insbesondere geheimnisvoll und teilweise auch merkwürdig aussehende bärtige Männer im Alter zwischen 22 und 50 Jahre, altersmäßig kaum zu bestimmen, in die entsprechenden Plattenläden, verlangten nach dem Arboretum-Album und gingen wortlos wieder raus, so als sei da irgendeine Verschwörung im Gange. Diese Arboretum sind wirklich eine faszinierende Band. Im März, auch hier wieder schon mal in den nächsten Monat geschielt, erscheint nun ihr neues Album Song of the Pearl. Und das scheint mir sogar noch um einiges stärker zu sein als der Vorgänger. Ich möchte vorab von dieser wirklich sehr doomigen Band einen Track spielen, Another Hiding Place, auch auf die Gefahr, dass vielleicht schon in den nächsten Tagen wieder geheimnisvoll dreinblickende bärtige Männer hier und da diverse Plattenläden betreten werden. Hier sind Arboretum. Better find another. Ganz kurz vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Bis dahin, ciao, ciao.